soll diese Unfähigkeit von Frankreich, seine internen politischen Entscheidungen zu strukturieren, nun Anlass für mehr deutsche Solidarität, beispielsweise im Rahmen einer Transferunion sein? Die Antwort: wohl ganz sicher nicht. Weshalb soll Merkel bezahlen, was Sarkozy politisch nicht regeln konnte oder wollte? In ähnlichem Sinne kann man die Schuldenprobleme eines jeden Südstaates in der Eurozone durchgehen. Maßvolle Anpassungen der Abgabenquoten und der Staatsquoten in einer den jeweiligen politischen Prioritäten entsprechenden Mischung reichten aus, um strukturelle Defizite vollständig zu beseitigen und damit auf die Dauer auch die Staatsschuldenquote zu senken. Jede einzelne der dazu nötigen Maßnahmen liegt in der Reichweite der souveränen Kompetenz der nationalen Staatsorgane und gesetzgebenden Körperschaften. Es gibt in dieser Hinsicht für kein Land objektive Handlungsbegrenzungen, sondern ausschließlich solche, die im eigenen internen politischen Unvermögen liegen. Damit gibt es auch in keinem Fall eine objektive Hilfsbedürftigkeit, die zu ihrer Heilung finanzielle Hilfen, Garantien oder Ähnliches von der Gemeinschaft erfordern würde. Lediglich die extreme Überschuldung Griechenlands kann ohne Insolvenz oder Schuldenschnitt nicht mehr bewältigt werden. Nehmen wir zum Abschluss dieser Betrachtung zwei Extremfälle, Estland und Griechenland. Griechenland hatte 2010 ein Pro-Kopf-BIP von 20.200 Euro, immerhin zwei Drittel des deutschen Niveaus von 30.100 Euro. Eine gesamtwirtschaftliche Sparquote von 3,9% und ein Leistungsbilanzdefizit von 12,3% des BIP. Die Staatsschuldenquote lag bei 145% des BIP. Estland, das jüngste Euro-Mitglied, hatte 2010 ein Pro-Kopf-BIP von 10.700 Euro. Im Vergleich zu den Griechen sind die Esten also arm wie die Kirchenmäuse. Gleichwohl betrug die gesamtwirtschaftliche Sparquote in Estland 23,9%, war also sechsmal so hoch wie in Griechenland. Die Esten hatten dabei einen Leistungsbilanzüberschuss von 3,8% des BIP. Die Staatsschuldenquote betrug nur 6,1%. In Griechenland ist sie 24-mal so hoch. Die Krise hatte die Esten viel härter getroffen als die Griechen. Der reale private Verbrauch war von 2007 bis 2010 um 22% gesunken. In Griechenland dagegen betrug der Rückgang in dieser Zeit gerade mal 1,1%. Für die radikale Anpassung wurden die Esten allerdings auch belohnt. 2011 wuchs ihre Wirtschaft wieder um 8%, während die griechische Wirtschaft um 6% schrumpfte. Auch 2012 und 2013 wird die estnische Wirtschaft wachsen, während die Schrumpfung in Griechenland weitergeht. Die Esten haben zur Bewältigung der Krise sehr große Härten auf sich genommen. Sie hatten Erfolg. Ich erinnere mich an keinen einzigen Beitrag in den Nachrichten von ZDF und ARD, der diese Härten würdigte. Ich erinnere mich aber an eine Inflation von Beiträgen zu Griechenland, in denen viele, die dort jammerten, wort- und gegebenenfalls tränenreich zu Wort kamen. Auch hat sich kein einziger der EU-Krisengipfel mit den Leistungen der Esten oder gar mit denkbaren Garantien oder Schuldenhilfen für dieses Land befasst. Estland ist in seiner Fähigkeit, Härten auszuhalten und sich ohne Anspruch an die Gemeinschaft selbst zu helfen, in der Währungsunion der exemplarische Nordstaat. Umgekehrt treibt Griechenland mit der Summe seiner Steuerungsdefizite die Idee des Südstaats auf die Spitze. Dieses Bild gilt es für die weitere Analyse im Auge zu behalten. Aber ein Stück Griechenland ist überall dort, wie Staatseinnahmen und Staatsausgaben nachhaltig nicht zusammenfinden. Gustav Seibt meint zu Recht: Der griechische Fall mag einzigartig in seinen grotesken Ausmaßen sein. Doch er zeigt auch ein Grundproblem aller westeuropäischen Nachkriegsdemokratien an. Diese wurden absichtsvoll auf Konsens gegründet, auf historisch ausgebauten Sozialstaaten also. Das trifft sich mit der Analyse von Kurt Biedenkopf, dass die Euro-Krise in Wirklichkeit eine Begrenzungskrise sei, die er auf eine Deformation unserer Kultur, nicht der Demokratie als solcher, zurückführt.